Morning! Guten Morgen! Yes, we are back indeed. Ja, wir sind zurück. So, Paul is talking about the death and the resurrection and the cross. Paulus spricht über den Tod, die Auferstehung und das Kreuz. If you study the whole context of 1 Corinthians 15. Wenn du den ganzen Kontext im 1. Korinther 15 studierst. So now he's comparing what happened at the cross and what came after and what was before. Nun vergleicht er, was am Kreuz geschah, was danach kam und was davor war. So before there was a completely different race than after. Vorher gab es eine ganz andere Rasse als danach. You know, think about this. Denk darüber nach. In the Old Testament, God had wonderful people. Im Alten Testament hatte Gott wundervolle Menschen. He had David, a man after God's own heart. Er hatte David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. You know, he had Abraham, a man who believed God. It was counted to righteousness. Er hatte Abraham, ein Mann, der Gott glaubte und zu Gerechtigkeit gerechnet wurde. He had Joseph, who brought salvation to the people of God. Er hatte Josef, der den Menschen Gottes Erlösung brachte. He had Joshua, who led the people to the promised land. Er hatte Josua, der die Leute in das verheißene Land führte. All the great prophets, even those who prophesied Jesus. All die großen Propheten, sogar die, die Jesus prophezeit haben. You know, he had great deliverers, great judges. Er hatte große Erlöser, große Richter. But not a single one of those was part of the new race. Aber kein einziger davon war Teil der neuen Rasse. They all were part of the race of Adam. Sie gehörten alle der Rasse Adams an. Because only the cross changed that. Nur das Kreuz hat dies geändert. So, look at one phrase that really catches my attention. Schau den einen Satz an, der wirklich meine Aufmerksamkeit erregte. And that's verse 45. Und das ist Vers 45. The first man, Adam, became a living being. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. So, what does it mean? Was bedeutet das? God breathed his breath into the nostrils of Adam. Gott blies seinen Atem in die Nasenlöcher von Adam. And now he became a living being created in God's image. Nun wurde er zu einem Lebewesen, das nach Gottes Bild geschaffen ist. Can I tell you something? Kann ich dir etwas sagen? I'm not attacking anybody. I'm just honestly sharing my heart. Ich greife niemanden an. Ich teile aufrichtig mein Herz. But I hear so many people putting the emphasis on this phrase. Ich höre so viele Menschen, die den Schwerpunkt auf diesen Satz legen. We have been created in the image of our Creator. Wir wurden nach dem Bild unseres Schöpfers erschaffen. Even though the Bible says that, auch wenn die Bibel das sagt, I do not think we should put the focus on that. Denke ich nicht, dass wir den Fokus darauf legen sollten. I tell you why. Ich sage dir warum. Because Adam was part of a different race than we are. Weil Adam einer anderen Rasse angehörte, als wir es sind. Even though Adam was created in God's image, he was part of a completely different of an earthly race. Auch wenn Adam nach Gottes Bild erschaffen wurde, war er Teil einer total anderen Rasse, einer irdischen Rasse. So why would you now, as you know, like pursue to live like Adam? Warum willst du jetzt wie Adam leben? Why would you now desire to live like the man created in God's image? Warum willst du jetzt wie der Mensch leben, der nach Gottes Bild geschaffen wurde? If the cross has changed that. Wenn das Kreuz das geändert hat. You know, for me, anybody who desires to live like Adam, the man created in God's image, is going backwards, not forward. Für mich geht jeder, der wie Adam leben will, der Mann erschaffen in Gottes Ebenbild, rückwärts, nicht vorwärts. It's almost like the cross didn't do anything. So, als ob das Kreuz nichts getan hätte. So, what we need to understand is that yes, Adam was created in God's image, but he was still a man of this earth. Was wir verstehen müssen ist, ja, Adam wurde in Gottes Ebenbild erschaffen, aber war immer noch ein Mensch von dieser Erde. He was just a living being, that's all he was. Er war nur ein Lebewesen. Das war alles, was er war. But look what it says about Jesus. Schau, was es über Jesus heißt. The last Adam became a life-giving spirit. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Jesus was not the second Adam. He was the last Adam. Jesus war nicht der zweite Adam, er war der letzte Adam. Why is this important? Warum ist das wichtig? Because if Jesus would have been the second Adam, there would have been a third and a fourth and a fifth and a sixth. Wenn Jesus der zweite Adam gewesen wäre, hätte es einen dritten, einen vierten, einen fünften und einen sechsten gegeben. You see, Adam was the first, so there was a second, there was a third, there was a fourth. All the race after Adam, they were like him. Adam war der Erste, so gab es einen Zweiten, einen Dritten, einen Vierten. Die ganze Rasse nach ihm war wie er. Until one man arrived. Bis ein Mensch erschien. His name was Jesus. Sein Name war Jesus. What a beautiful name. Was für ein schöner Name. And that Jesus says, I'm going to finish this once and for all. Und dieser Jesus sagte, ich werde dies ein für alle Mal beenden. After me there will be no more Adam. Nach mir wird es keinen Adam mehr geben. I will be the last one. Ich bin der Letzte. You see, if I say this is the last candy that I have, that means there is no more candy after that. Wenn ich sage, dass dies die letzte Süßigkeit ist, die ich habe, wird es danach keine Süßigkeit mehr geben. The last means nothing comes after that. Das Letzte bedeutet, dass danach nichts kommt. So what happened? Was geschieht? Jesus said, I will finish this sinful race. Jesus sagte, ich werde diese sündige Rasse beenden. So what happened? Was geschieht? We live like sinners saved by grace. Wir leben wie Sünder, die durch Gnade errettet sind. Religion has told us that we are created after God's image like Adam, so we just have to continue to live like Adam. Religion hat uns gesagt, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind wie Adam, also müssen wir einfach so weiterleben wie Adam. Think about this. Denk darüber nach. We literally live like we are whatever, the 1,755th Adam. Wir leben, als ob wir den 1,755,000. Adam wären. But Jesus is the last, after the last there is no more. Aber Jesus ist der Letzte, nach dem Letzten kommt keiner mehr. So the moment you enter into Jesus Christ by faith, in dem Moment, in dem du durch Glauben in Jesus hineingehst, by faith into the finished work of the cross, durch Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz, you become a new race. Wirst du eine neue Rasse. If you would understand this in your heart, wenn du dies in deinem Herz verstehen würdest, and began to appropriate it by faith, und anfangen würdest, dies in nehmendem Glauben anzuwenden, and begin to act upon it, und danach zu handeln, things would change in your life and things around you would change. Würden sich die Dinge in deinem Leben ändern und die Dinge in deinem Umfeld. Tomorrow I will continue talking about this. Morgen werde ich weiter über dieses Thema sprechen.